keine guten Tracks, doch dafür AIDS. Das einzige Coole an deutschen Raps sind meine Tapes. Seine Crew rappt jeden Tag, aber keiner kann es gut. Ich bin unsterblich, denn ich fresse Menschen und trink Blut. Ich bin cool, Homo-Raps bekämpfe ich mit Flows. Du löscht deine alten Tracks, ich lösche Menschenleben aus. Battle mich, dann bist du dummer Spaß am Arsch. Deine Kette ist aus Gold, meine aus Stacheldraht. Du willst relevant fürs Game sein, kennst Battle Rap von Ape. Mal guckst Animes zu Schwucht oder Videos von Ape Crime. Toys wie du haben mein festes Release Date. Dein größter Besitz sind meine Bitches in den Pre-Tapes. Dein Label ist ein Wack MC Zuchtverein und stellt dort ausschließlich behinderte Schwuchtel ein. Bitch, ich sage, was ich will, was willst du machen? Skills sind ja was Schönes, aber ich setze auf Waffen. Trick ist der ein Rap mehr als ich bewegen und schreien. Du kannst denken, was du willst, und wirst doch von mir verblockt. Trick ist der ein Rap mehr als ich bewegen und schreien. Du kannst denken, was du willst, und wirst doch von mir verblockt.